Kundgabe 4428. Empfangen durch Bertha Dudde am 6.9.1948. Scheideweg. Prüfungen der Getreuen. Innerliche Konflikte. Auch ihr, meine Getreuen, werdet vor Scheidewege geführt und müsset euch nun schlüssig werden, welchen Weg ihr gehen wollet. Denn auch euch bleibt die Erprobung eures Willens nicht erspart. Auch ihr könnet nur ausreifen durch ständigen Kampf. Es sei denn, ihr wirket in vermehrter Liebekraft. Dann wird euch auch die Entscheidung nicht schwerfallen. Denn ihr erkennt klar und deutlich, welcher Weg der rechte ist. Und euer Wille hat die Stärke, ihn zu gehen, wenn er euch auch steinig und dornenvoll erscheint. Vermehrte Liebekraft ist der Ausgleich. Und also wird immer die Liebetätigkeit sich sichtlich auswirken an euch. Ihr werdet alles meistern, so ihr in der Liebe lebt. Ein Liebeleben aber führt jeder Mensch, der nicht sich selbst in den Mittelpunkt stellt, sondern für seine Umwelt ein offenes Auge hat und helfend eingreift, wo er benötigt wird. Ein Liebeleben führt jeder Mensch, der Gutes zu tun sich gedrängt fühlt, der seinen Lebensinhalt sucht und findet im Ausüben uneigennütziger Liebeswerke, der gut denkt, gut redet und gut handelt. Das heißt, im Denken, Reden und Handeln sich der ewigen Ordnung anpasst, die Erhaltung und Aufbau im göttlichen Sinn bezweckt. Das Gefühl dafür, was gut ist, trägt jeder Mensch in sich, denn immer wird er an sich selbst die Auswirkung des Guten wie des schlechten Denkens und Handelns verspüren, das von Mitmenschen ihm zugefügt wird. Er wird sehr gut zu unterscheiden vermögen, was ihn beglückt oder schädigt. Und also soll er stets den Maßstab anlegen und sein Empfinden wird ihn stets belehren, was gut und was schlecht ist. Und wer den Willen hat, gut zu handeln, der wird wahrlich nicht in irriges Denken geraten. Dass ich euch, meine Getreuen, auch in innerliche Konflikte geraten lasse, ist darum nötig, weil auch ihr entschlackt werden müsset von der Eigenliebe, die zuweilen das klare Denken trübt und euch vom Liebewirken zurückhält. Ihr aber sollet wachsen und mir als Werkzeug dienen in kommender Zeit. Also müsset ihr alles ablegen, was noch hinderlich ist für meine ständige Wohnungnahme in euren Herzen. Jedes Leid, jeder innere Kampf ist eine Vorbereitung, damit ich selbst von euch Besitz nehmen kann, um durch euch zu wirken. Ihr werdet oft am Scheidewege stehen, immer aber stehe ich unsichtbar an eurer Seite und dränge euch liebevoll auf den rechten Weg. Ich helfe euch, dass ihr die Eigenliebe überwindet und in rastloser Nächstenliebe aufgeht, um euch so zu gestalten zur Liebe, auf dass ich ganz in eure Herzen einziehen und darin verweilen kann. Amen.